الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles hoch gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Gnaden sei auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte euch hinweisen und aufrufen zur Taqwa vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala in Acht nimmt. Denn das ist ein Grund dafür, dass deine Taten rechtschaffen sein werden. Und ein Grund dafür, dass Allah deine Sünden vergeben wird. Allah sagt sinngemäß übersetzt, O die ihr glaubt, seht euch vor Allah vor und sprecht festigende Worte, dann wird er dafür sorgen, dass eure Taten rechtschaffen sind und er wird euch eure Sünden vergeben. Und derjenige, der Allah und seinem Gesandten gehorcht, wird fürwahr einen gewaltigen Sieg erringen. Meine lieben Geschwister, wir möchten heute uns weiterhin vorbereiten auf den edlen Monat Ramadan, der uns bevorsteht. Der Monat, in dem wir wieder einmal die Möglichkeit haben, uns bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Höllenfeuer zu befreien und zu erretten. Wieder ein Jahr ist vergangen und wir haben in diesem einen Jahr an Sünden auf uns geladen, an die wir uns selbst nicht mehr alle erinnern können, aber Allah azza wa jal vergisst nichts und die Engel schreiben auf. Und wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, inshallah ta'ala, uns zu reinigen und zu läutern. Und wir möchten uns auf diesen Monat, wie es über die ersten rechtschaffenen Menschen überliefert worden ist, vorbereiten. Und damit wir nicht mit dem Monat direkt beginnen und ohne zu wissen, wo erntet man überhaupt die Früchte in diesem Monat. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat für die Gläubigen ein System geschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat für die Gläubigen Regeln geschaffen und uns Sachen beigebracht, wie wir miteinander umzugehen haben. Als gläubige Muslime, die sich alle teilen, den Glauben an Allah und den Glauben an den Tag nach der Auferstehung. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses Leben nur von kurzer Dauer ist und dass dieses Leben nur eine Vorbereitung ist auf das, was uns danach erwartet. Und deswegen möchten wir keine Zeit verschwenden durch irgendwelche dummen und niederträchtigen Streitereien, die uns nicht voranbringen bei Allah Azza wa Jal, sondern uns eher zurückhalten. Meine lieben Geschwister, das Wesentliche an der Beziehung zwischen zwei Muslimen miteinander ist die Brüderlichkeit. Die Brüderlichkeit, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, die Gläubigen sind doch im Wesentlichen nichts anderes als Geschwister. Innama al-mu'minuna ikhwa. Und dann sagte er subhanahu wa ta'ala, deswegen stiftet Frieden unter euren Geschwistern. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Ayah, die Ayah der Geschwisterlichkeit, erläutert in verschiedenen Hadithen, unter anderem in dem folgenden, der sich sowohl bei Bukhari und bei Muslim befindet. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, ein Muslim ist des Muslims Bruder. Ein Muslim ist des Muslims Bruder. Und dann, als würde jemand den Propheten fragen, sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, was meinst du denn damit? Ich habe Bruder, ich habe Schwester und wir stammen von unserem Vater ab und gemeinsam Vater oder gemeinsamer Mutter oder haben sogar beide gemeinsam. Aber was meinst du denn mit der Geschwisterlichkeit in Bezug auf den Islam? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er behandelt ihn nicht ungerecht und händigt ihn nicht aus. Und wer sich um die Sachen seines Bruders kümmert, so wird sich Allah um seine Sachen kümmern. Und wer einem Muslim eine Sorge abnimmt, so wird Allah ihm eine Sorge am letzten Tag abnehmen. Und wer einen Muslim deckt, den wird Allah am Tag der Auferstehung decken. Lasst uns diesen Hadith ein bisschen verinnerlichen, liebe Geschwister. Denn der eine oder andere meint vielleicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hashahu, yani vielleicht ein paar Worte wiederholt hat und eigentlich das zwei, dreimal das gleiche ausgedrückt hat. Dem ist nicht so. Der Prophet alaihi salatu wasalam, Allah hat ihm die Redegewandtheit gegeben. Allah hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Fähigkeit gegeben, wenig zu sagen und viel dadurch auszudrücken. Sodass man über manche Hadithe ganze Bücher geschrieben hat um zu erklären, was der Prophet meinte, als würde man es nicht verstehen, sondern manche Gelehrte entnehmen an Weisheiten und an Perlen, was andere Leute nicht herauslesen können und zwischen den Zeilen verstehen können. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ein Muslim ist eines Muslims Bruder. Erstens, er behandelt ihn nicht ungerecht und händigt ihn nicht aus. Wir möchten diese Beispiele verinnerlichen, entsprechend den Prinzipien, die diesen Beispielen zugrunde liegen. Das heißt, was der Prophet sagt, das versteht jeder. Aber gemeint ist, wieso hat der Prophet hier verschiedene Aussagen getroffen und sind diese Aussagen eigentlich alle die gleichen oder liegen ihnen ganz andere Prinzipien zugrunde? Natürlich sind das unterschiedliche Beispiele unterschiedlicher Art. Nummer eins, der Prophet ﷺ macht klar, dass zu der Geschwisterlichkeit gehört es auf jeden Fall, dass man seinem Mitmenschen kein Unrecht tut, dass man seinem Mitmenschen kein Recht wegnimmt oder dass man keinem Mitmenschen ein Recht verweigert. Das ist eine Art, die zur Geschwisterlichkeit gehört. Aber ich frage euch, ist es denn etwa erlaubt, anderen Menschen gegenüber ungerecht zu sein? Ist es etwa erlaubt, dass man einem anderen Menschen, nur weil er eine andere Religion hat, ungerecht gegenüber ist und ihm sein Recht, seines Rechtes enteignet oder ihm etwas wegnimmt? Mit Sicherheit nicht, denn Ungerechtigkeit ist ja eine verbotene Sache, die sogar Allah selbst verboten hat, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist die Sache der Ungerechtigkeit nicht diejenige, oder dass man jemandem nicht Unrecht tut, ist nicht der Kern der Geschwisterlichkeit. Denn der Kern der Geschwisterlichkeit, wenn das wäre, dann gäbe es ja keinen Unterschied zwischen deinem Blutsbruder und deinem Glaubensbruder und allen anderen Menschen, mit denen du zusammenlebst. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als zweites, und wer sich um die Sachen seines Bruders kümmert, so wird sich Allah um seine Sachen kümmern. Und das ist ein sehr interessanter Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und von ganz anderer Art. Das heißt, er will dir sagen, bei Geschwisterlichkeit geht es nicht nur darum, anderen Menschen kein Unrecht zu tun und dass du nicht mehr erforderst, als dir zusteht. Nein, es geht darum, dass du das Überbleibsel, das, was du zu viel hast, an Zeit, an Vermögen, an Energie, an was auch immer, investierst in deine Geschwister, in deine Umgebung, in deine Gemeinschaft, damit die Leute um dich herum auch etwas von dir haben. Denn die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Und deswegen, liebe Geschwister, zur Geschwisterlichkeit gehört, dass man auch anderen auf andere Menschen zugeht und ihnen etwas anbietet von seinem Wissen, von seiner Erfahrung, von seinem Vermögen, was auch immer man hat zum Anbieten. Allah subhanahu wa ta'ala hat ja auch nicht mehr verlangt, nicht einmal bei der Zakat hat er von dir mehr verlangt, als das, was du zu viel hast von deinem Vermögen. Und deswegen, wenn wir einen Teil unserer Zeit und einen Teil unseres Vermögens und einen Teil unseres Wissens anderen Menschen zur Verfügung stellen, das reicht schon. Und dadurch gibt es die Geschwisterlichkeit und dadurch wird der Egoismus unter uns vollkommen beseitigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer sich für seinen Bruder quasi einsetzt oder, wie ich übersetzt habe, wer sich um seinen Bruder kümmert, um den wird Allah sich kümmern. Subhanallah. Das heißt also, du bekommst die Belohnung nicht erst in 50.000 Jahren, sondern du bekommst die Belohnung jetzt und sofort in diesem Leben. Und wie viele Situationen gab es schon in unserem Leben, wo wir andere Menschen vielleicht um Hilfe gebeten haben und dann hat sich uns keiner zugewandt und wir haben gedacht, subhanallah, die Menschen, die wollen nicht helfen und man ist auf sich allein gestellt und guck mal, die Geschwister. Aber die Frage ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Spieß umgedreht. Er hat dir gesagt, wenn du möchtest, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Gläubigen dich dir zuwenden lässt, damit sie dir helfen, fang du erstmal an und mach du den ersten Schritt, genauso wie du erstmal Taqwa haben musst, damit Allah dir auch einen Ausweg erschafft und nicht umgekehrt. Meine lieben Geschwister, wer sich um die Sachen seines Bruders kümmert, um dessen Sachen wird sich Allah kümmern. Und wie ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auf deiner Seite ist, dann sollen sich die Menschen und die Dschinn und alles, was es gibt an Lebendigen und Totem, versammeln gegen dich und es wird dir nicht schaden, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das ist, wenn jemand sich um seinen Bruder kümmert. Was ist, wenn man sich nicht nur um seinen Bruder kümmert, sondern um eine ganze Familie oder eine ganze Gemeinschaft? oder ein ganzes Stadt oder ein ganzes Volk. Allah subhanahu wa ta'ala hat manchen Menschen die Möglichkeit gegeben, so viele Hasanat zu ergattern wie kein anderer auf der Welt. Umso größer natürlich ist die Verantwortung, auf jeden Fall. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Prophet alayhi salatu wassalam, hat uns gesagt, wer sich um seinen Bruder kümmert, so wird Allah sich um seine Sachen kümmern. Und wer einem Muslim eine Sorge abnimmt, so wird Allah ihm eine Sorge am letzten Tag abnehmen. Und schaut euch mal an, wie Allah subhanahu wa ta'ala, das ist das Tolle an der Religion, dass wir uns nicht beschränken auf das Leben in dieser Welt. Und dass unsere Motivation nicht daher rührt, ob wir was in diesem Leben bekommen, was vergänglich ist und oder vielleicht auch nicht bekommen, sondern unser vollkommenes Vertrauen ist in Allah subhanahu wa ta'ala, der keine gute Tat verloren gehen lässt. Und das ist unser Motivator. Und deswegen, liebe Geschwister, spornt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam an, indem er unseren Iman anspricht, indem er sagt, und wer einem Muslim eine Sorge wegnimmt, was für eine Sorge? Er hat eine Sorge, dass er seine Miete nicht bezahlen kann, er hat eine Sorge, dass er nicht von A nach B kommen kann, er hat eine Sorge, dass er keinen Termin irgendwo bekommen kann, er hat eine Sorge, dass ihm niemand hilft und so weiter, und du nimmst ihm diese Sorge weg, damit Allah dieses Gefühl, was in dir ist, Yawm al-Qiyamah, aufgrund deiner Sünden, die du gemacht hast, die Sorge, dass du nicht dieses Paradies in Ewigkeit betreten darfst, diese Sorge nimmt er dir weg, subhanahu. Was bedeutet das? Da kann sich jeder selbst ausmalen. Und Allah subhanahu wa ta'ala versucht uns zu motivieren durch seinen Propheten, durch ewige Belohnungen, im Gegensatz zu dem, was du machst. Du hilfst deinem Bruder vielleicht mal 5 Minuten, 10 Minuten, eine Stunde, dann hast du eh keine Lust mehr. Oder du hilfst mal in der Moschee mit 1-2 Stunden und dann denkst du, du hast deine Aufgabe getan für einen Monat. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala wirbt für uns hier mit der ewigen Belohnung, nach der es inshallah ta'ala keine Sorgen mehr geben wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wer einen Muslim deckt, den wird Allah am Tag der Auferstehung decken. Das Beispiel ist ein anderes. Denn das erste, wer einem Muslim eine Sorge wegnimmt, Sorgen können dir bereitet werden durch Schicksalsschläge. Du hast auf sie keinen Einfluss. Es kann sein, jemand verstirbt, es kann sein, du wirst beraubt, es kann sein, dir geht dein Auto kaputt oder was auch immer. Und du hilfst dieser Person und nimmst ihm seine Sorge weg, bi'idhnillah azza wa jal. Aber in dem zweiten, letzten Beispiel, wer einen Muslim deckt, deckt wegen was? Er hat eine Sünde begangen. Er hat vielleicht etwas gesehen, was er nicht sehen darf, oder berührt, was er nicht berühren darf, oder genommen, was er nicht nehmen darf, und so weiter und so fort. Und du weißt, dass niemand davon etwas mitbekommen hat. Natürlich geht es hier um die Sünden, die man zwischen sich und seinem Herrn macht. Ansonsten, was andere Menschen angeht, was anderes. Aber angenommen, du hast eine Sünde, du siehst, wie dein Bruder eine Sünde begeht, und du weißt, niemand weiß davon Bescheid, außer Allah, seinem Herrn und du. Und dann stellst du die Frage, Allah hat ihn gedeckt. Allah hat ihn beschützt. Allah hat ihn nicht bloßgestellt. Soll ich jetzt den Deckmantel Allah subhanahu wa ta'ala aufdecken? Bin ich bescheuert? Ich habe doch selbst genug Sünden und möchte nicht, dass auch man mit mir das Gleiche am Tag der Auferstehung macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, die Geschwisterlichkeit in die Tat umzusetzen. Ich betone noch einmal, der Monat Ramadan steht uns bevor. Das ist der Monat, in dem man Geduld haben muss. Und der Prophet hat das indirekt in diesem Hadith angesprochen, als er gesagt hat, wer einen Muslim deckt, den deckt Allah am Tag der Auferstehung. Denn wenn man wenig Geduld hat, weil man fastet, weil man nicht isst, weil man seinen Sachen nicht nachkommen darf, wie man normalerweise ihnen nachkommt, hat man natürlich, ist die Geduld begrenzt und man ist schnell mal auf 180. Und manche Brüder, mashallah, durch ihren guten Charakter gleichen das aus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, geduldig zu sein den Sünden gegenüber, das heißt von ihnen Abstand zu haben. Möge Allah uns Geduld geben, die guten Taten zu verrichten, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls Geduld geben, falls er uns mit Schicksalsschlägen prüft. Denn er ist der Edle und der Großzügige, subhanahu wa ta'ala, der für uns nichts will, außer was Gutes. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.